Das sind unsere Themen. Krebscluster-Untersuchung eingeleitet. Stadt Nienburg beteiligt sich am Projekt Deckel drauf. Und Erstvertretung des TKW hält Fahne hoch. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Deckel drauf ist ein deutschlandweites Projekt, mit dem schon in über 100 Ländern die Kinderkrankheit Polio bekämpft werden konnte. Nun beteiligt sich auch Nienburg an dem Kampf gegen die Kinderlähmung. Gesammelt werden dafür Plastikdeckel jeglicher Art, die dann an Unternehmen der Abfallwirtschaft verkauft werden. Der Erlös kommt dem Polio-Projekt von Rotary International zugute. Wer auch helfen möchte, ein Sammelbehälter steht ab sofort im Nienburger Stadtkontor bereit. Der Landkreis Nienburg hat im Hinblick auf die vermutete Häufung von Leukämiefällen in Rodewald eine Krebscluster-Untersuchung eingeleitet. Für die Abstimmung einzelner Schritte dieser Untersuchung wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Zu dieser gehört auch Samtgemeindebürgermeister Knut Hallmann. Er erhofft sich Aufklärung. Also erstmal hoffe ich mir Klarheit und Wahrheit. Das heißt also, wir wollen, dass die Ergebnisse letztendlich ausgewertet werden können und wir am Ende der Bevölkerung ein Signal geben können, dass sie sicher leben können in Rodewald. Die ExxonMobil saniert derzeit sehr umfänglich und sehr verantwortungsbewusst das ehemalige BP-Betriebsgelände und dementsprechend werden die Altlasten, die auch zum Teil die Verdachtsfälle zurückgeführt werden, ja jetzt entsorgt. Also es wird auf jeden Fall deutlich besser als vorher und dementsprechend muss keine Sorge da sein. Die Ergebnisse sollen im Frühjahr 2016 vorliegen. Zu einem Rohrbruch kam es gestern früh im Hasseler Bruch. Aufgrund eines Druckabfalls im Rohrnetz war der Wasserversorger auf den Schaden aufmerksam geworden. Dabei wurden drei Häuser überschwemmt und es gab einige Grundstücke, die zeitweise keine Trinkwasserversorgung hatten. Auf Anforderung des Trinkwasserverbandes rückten dann die benachbarten Feuerwehren an. Nach 2 Stunden waren die Schäden dann behoben. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für die Basketballer des TKW Nienburg war es vollständig gesehen kein glorreiches Wochenende. Die Drittvertretung verlor mit 65-79 in Schwarmstedt, die zweite Auswahl mit 66-70 gegen Sieke und die U18 mit 58-88 gegen die Hannover Dürgens. Die Fahne hochhalten konnte alleine die Erstvertretung des TKW. Die Basketballer der ersten Herren nutzten die Rebound-Überlegenheit zum Sieg in Garbsen. Beide Teams gingen mit der Ambition, das Spiel zu gewinnen in die Partie und so gestaltete sich vor allem der Auftakt sehr zerfahren. Am Ende reichte es dann zu einem 81-68 Erfolg für Blau-Weiß. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.